Erster, ich bin ein Mann. Ich habe viel Leid gesehen. Zweiter, Gott hat mich in die Dunkelheit geführt. Dritter, er ist den ganzen Tag gegen mich. Vierter, mein Körper ist alt. Meine Knochen sind gebrochen. Fünfter, er hat Mauern um mich gebaut. Es gibt viel Gift. Sechster, ich sitze im Dunkeln. Ich bin wie ein toter Mensch. Siebter, er hat mich eingesperrt. Meine Ketten sind sehr schwer. Achter, ich rufe laut um Hilfe. Aber er hört mein Gebet nicht. Neunter, er hat meine Wege mit Steinen versperrt. Zehnter, er war wie ein Bär für mich. Er war wie ein Löwe. Elfter, er hat mich vom Weg weggeführt. Er hat mich kaputt gemacht. Zwölfter, er hat seinen Bogen genommen. Er schießt Pfeile auf mich. Dreizehnter, seine Pfeile haben mich tief getroffen. Vierzehnter, alle Leute lachen über mich. Sie singen böse Lieder. Fünfzehnter, er gab mir bittere Sachen zu essen. Sechzehnter, meine Zähne kauen auf Steinen. Ich liege im Dreck. Siebzehnter, ich habe keinen Frieden mehr. Ich habe das Glück vergessen. Achtzehnter, ich dachte, meine Kraft ist weg. Ich vertraue Jahwe nicht mehr. Neunzehnter, denk an mein Leid. Denk an meine Schmerzen. Zwanzigster, ich denke immer daran. Ich bin sehr traurig. 21. aber ich denke an eine Sache. Das gibt mir Hoffnung. 22. Jahwe ist immer noch gut. Seine Liebe hört nie auf. 23. seine Liebe ist jeden Morgen neu. Er ist sehr treu. 24. Jahwe ist alles für mich. Ich hoffe auf ihn. 25. Jahwe ist gut zu allen Menschen. Sie suchen ihn. 26. es ist gut. Man wartet leise auf Hilfe von Jahwe. 27. es ist gut für einen jungen Mann. Er lernt schwere Dinge. 28. er soll allein sitzen und leise sein. Gott wollte es so. 29. er soll sein Gesicht in den Staub legen. Vielleicht gibt es Hoffnung. 30. er soll die andere Wange hinhalten. Er erträgt böse Worte. 31. Gott schickt uns nicht für immer weg. 32. er macht uns traurig. Aber dann hilft er uns wieder. 33. er quält die Menschen nicht gerne. 34. er sieht es, wenn man Gefangene schlecht behandelt. 35. er sieht es, wenn man Menschen ihr Recht wegnimmt. 36. er sieht es, wenn man vor Gericht lügt. 37. nichts passiert ohne den Befehl von Gott. 38. Gott bestimmt über gute und schlechte Dinge. 39. Warum beschweren sich die Menschen? Sie haben Fehler gemacht. 40. Wir prüfen unser Leben. Wir gehen zurück zu Jahwe. 41. Wir heben unsere Hände zu Gott im Himmel. 42. Wir waren böse. Du hast uns nicht vergeben. 43. Du bist wütend. Du hast uns gejagt und getötet. 44. Du hast dich hinter Wolken versteckt. Kein Gebet kommt durch. 45. Wir sind wie Müll für die anderen Völker. 46. Unsere Feinde lachen uns laut aus. 47. Wir haben Angst. Alles ist kaputt. 48. Ich weine sehr viel. Mein Volk ist am Ende. 49. Ich weine ohne Pause. 50. Ich warte, bis Jahwe aus dem Himmel schaut. 51. Ich bin sehr traurig wegen der Frauen in meiner Stadt. 52. Meine Feinde haben mich wie einen Vogel gejagt. 53. Sie haben mich in ein Loch geworfen. Sie warfen Steine. 54. Das Wasser stieg über meinen Kopf. Ich dachte, ich sterbe. 55. Ich rief deinen Namen, Jahwe. Ich war tief im Loch. 56. Du hast mich gehört. Bitte hilf mir jetzt. 57. Du warst bei mir. Du sagtest, hab keine Angst. 58. Du hast mir geholfen. Du hast mein Leben gerettet. 59. Du hast mein Leid gesehen. Bitte gib mir mein Recht. 60. Du siehst ihre Wut. Du kennst ihre bösen Pläne. 61. Du hast ihre bösen Worte gehört. 62. Meine Feinde reden schlecht über mich. Den ganzen Tag. 63. Schau sie an. Sie lachen immer über mich. 64. Du wirst sie bestrafen, Jahwe. Sie haben Böses getan. 65. Du machst ihre Herzen hart. Du strafst sie. 66. Du wirst sie jagen. Sie werden von der Erde verschwinden.